Das wachsende Misstrauen gegen Staatsanleihen vieler Euro-Länder und die Target-Problematik haben bewirkt, dass die Refinanzierungsprobleme vieler Banken im Euro-Bereich zugenommen haben. Banken mit Liquiditätsüberschüssen parken diese lieber zum Mindestzins bei der EZB, als sie am Interbankenmarkt zu verleihen. Damit fallen viele Banken auch als Käufer von Staatsanleihen aus. Dies bewegte die EZB im Dezember 2011 zu dem beispiellosen Schritt, den Banken für 3 Jahre einen unbegrenzten Kredit zum Mindestrefinanzierungssatz zur Verfügung zu stellen, der mit 489 Milliarden Euro ausgeschöpft wurde. Die Folgeaktion am 29. Februar 2012 führte zu einer weiteren Inanspruchnahme von 530 Milliarden Euro. Erkennbar war der Zweck dieser beiden Aktionen, den Banken den Ankauf von Staatsanleihen der Krisenländer zu erleichtern. Soweit man auf die Rückzahlung dieser Anleihen vertraute, war dies ja auch ein risikoloses Geschäft. 1% Geldkosten der EZB und 4,83% Zinsertrag für eine laufzeitkongruente italienische Staatsanleihe. Die kann man dann als Sicherheit bei der EZB einreichen und bekommt dafür weiteres Geld für 1%. Damit kaufte die EZB unter ihrem neuen Chef Draghi zunächst einmal Zeit. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, bemerkte dazu zu Recht: Die EZB übernimmt immer mehr die Rolle des Staatsfinanzierers und hilft mit der Notenpresse aus. Außerdem erleichterte diese Aktion den Defizitländern zunächst die weitere Finanzierung ihrer Leistungsbilanzdefizite. Damit wird allerdings zugleich das Problem der wachsenden Target-2-Salden verschärft. Allerdings führt diese Politik der EZB dazu, dass der Interbankenmarkt weiter austrocknet und die Geschäftsbanken so immer abhängiger vom billigen Geld der EZB werden. Weshalb sollen sie sich um einen angemessenen Kapitalmarktzugang bemühen, wenn sie das Geld bei der EZB bequemer und billiger bekommen? Der Weg zurück in die Normalität wird damit auch für die Geldpolitik immer schwerer. Das ungelöste Problem besteht darin, dass auch eine noch so kühne und innovative Geldpolitik der EZB letztlich die fehlende Konvergenz der Mitgliedstaaten des Euroraums weder erzwingen noch ersetzen kann. Symptom des massiven Engagements der EZB ist die gewaltige Ausdehnung ihrer Bilanzsumme von 1,5 Billionen Euro Ende 2008 auf über 2 Billionen Euro Ende 2010 und auf 3 Billionen Euro im März 2012. Der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark meinte zu diesem Wachstum: Die Bilanz des Eurosystems ist nicht nur in der Dimension gigantisch, sondern auch in der Qualität erschreckend. Beunruhigend sei die Verlagerung der Gewichte von kurzfristigen zu langfristigen Forderungen. Das werde es erschweren, die lockere Geldpolitik wieder zurückzunehmen. Deutsche Banken brauchen das Geld nicht. Sie schwimmen in Liquidität und nehmen die Refinanzierungsmöglichkeiten der Notenbank kaum noch in Anspruch. Es ist kaum noch zu verhüllen, dass die dicke Bertha keine allgemeine geldpolitische Maßnahme für den gesamten Währungsraum ist, sondern eine gezielte Hilfe gegen die Liquiditätsengpässe und die sinkende Kreditwürdigkeit von Banken in den Südländern der Eurozone. So ist wohl auch die Äußerung des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Bankenverbandes, Michael Kemmer, zu verstehen. Die reichliche Liquiditätsversorgung bekämpft nur die Symptome, nicht die Ursachen. Man muss darauf hinwirken, dass sich die Banken wettbewerbsfähig aufstellen und sich nicht von der überbordenden Liquidität einlullen lassen. Die Inflationsrate ist ein klassischer Spätindikator der Geldpolitik. Es kann längere Zeit dauern, bis sich eine zu expansive Geldpolitik in steigenden Preisen niederschlägt. Aktuell, Februar 2012, sind die Inflationserwartungen für die nähere Zukunft im Euroraum noch stabil und liegen bei um die 2%. Die zum Jahresanfang 2012 beobachtete durchschnittliche Inflationsrate im Euroraum von 2,7% ist vor allem von den rapide gestiegenen Kosten importierter Energie getrieben. Auch ist kein sonderlicher Druck bei den Arbeitskosten spürbar. Die Lohnstückkosten im Euroraum stiegen 2011 um 1,3%, nachdem sie im Jahr zuvor um 0,7% gefallen waren. Die EZB verzichtet aber in ihren Veröffentlichungen, auch bei den Preis- und Kostenanalysen, traditionell auf jedwede Untersuchung der Entwicklungsunterschiede in den verschiedenen Euro-Ländern. Deshalb waren ihre Forscher auch nicht in der Lage, in den vergangenen Jahren die wachsenden Disparitäten zwischen den Mitgliedern der Eurozone zu entdecken und zu deren Beseitigung zielführende Vorschläge zu machen. Die Summe aller expansiven, unkonventionellen Maßnahmen hat das Vertrauen in die Fähigkeit und den Willen der EZB, eine stabilitätsorientierte Politik zu betreiben, zwar sicherlich noch nicht untergraben. Sie hat es aber auch nicht gefördert. Die Risiken nehmen zu, dass die Politik der EZB irgendwann inflationär wirkt. Vor allem bröckelt das Vertrauen, dass die EZB ihre Politik im Zweifel vorrangig an der Erhaltung der Geldwertstabilität ausrichtet. Aufmerksam wurde registriert, dass die EZB Anfang März 2012 ihre Inflationsprognose für den Jahresdurchschnitt 2012 auf 2,4% nach oben korrigierte. Erst später soll die Inflationsrate wieder auf 1,6% fallen. Draghi wies zwar die Vermutung zurück, die Verfehlung des Inflationsziels liege an der expansiven Geldpolitik und machte stattdessen die Energie- und Rohstoffpreise verantwortlich. Diese werden aber genau wie Aktienkurse und Immobilienpreise durch die weltweit expansive Geldpolitik getrieben, bei der sich die EZB mittlerweile an vorderster Front beteiligt. Es zeichnet sich die Gefahr ab, dass eine gar zu lockere Geldpolitik erneut wie in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts eine Vermögensblase finanziert.